Yeah. CCN, BTM, AMG, BMW, CSD, BND, Taliban, TNT, Gangsters, Bangbass, Wovereit, Sprengsatz, immer, immer mehr, ich bin Multimillionär, hier, yeah. Schwarzlicht, Scheinwerfer, Maischberger will mein Sperma, Taliban, Rapper, Hannibal, Lecter, Nutte, du bist Mooshammer, Nutte, ich bin Osama, Afghanistan, Pakistan, Partisan, Vatikan, Attentat, Massengrab, Sonny Black, Mafia, Hashtag, Flashback, EGJ, Redpack, Wolf im Schafspelz, Schwarzgeld, Kartell, Shisha, Feige, Lila, Scheine. Yeah, Stern TV Magazin, Kill Sarazin, Free Palestine, Turban, Radikal, Erdöl, Kapital, ficke deine Mutter, diese Hurentochter vaginal. Sonny, Black, oh Summer Flow, Homos spritzen sich in ihren Po, Anabol, wenn ich komme, bist du Schwuchtel, so wie Moos, Hammer tot, es ist Sonny Black, Boss, yeah, oh Summer Flow, Sonny, Black, oh Summer Flow, Homos spritzen sich in ihren Po, Anabol, wenn ich komme, bist du Schwuchtel, so wie Moos, Hammer tot, es ist Sonny Black, Boss, yeah, oh Summer Flow. Samurai, Rambo 3, Nahost, Chaos, Landtag, Anschlag, Asyl, Antrag, Ennis, Yusuf, Mohammed, Tuareg, Hindukusch, Beduin, Import, Heroin, Flugzeug, Absturz, Tel Aviv, Selavi, Saudis, Boca, Audis, Vorpark, Gangster, Boss Black, Members, Prospects, Brustschuss, Luftschutz, ich es, Couscous, yeah, Journalist, Faustschlag, Schmerzensgeld, verkehrte Welt, Bertelsmann, RTL, Fahnder, Steuer, Steuer, Fahnder, an alle deutschen Rapper, ich bin euer Vater, Stress ohne Grund, respektlose Jungs, wir sind primitiv, aber Techno ist Kunst, yeah, Soldat, Vollbart, Diktator, er ist guter Junge, wenn ich komme, ist es Hardcore. Sonny, Black, oh Summer Flow, Homos spritzen sich in ihren Po, Anabol, wenn ich komme, bist du Schwuchtel, so wie Moos, Hammer tot, es ist Sonny Black, Boss, yeah, oh Summer Flow, Sonny, Black, oh Summer Flow, Homos spritzen sich in ihren Po, Anabol, wenn ich komme, bist du Schwuchtel, so wie Moos, Hammer tot, es ist Sonny Black, Boss, yeah, oh Summer Flow.